Doktorandin an der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg und schreibt ihre Dissertation darüber, wie sich durch das Internet magische Riten auch der Hexen verändern. Online statt Besen. Guten Tag nach Heidelberg. Guten Tag. Du Hexe, sagt man ja gern einmal. Wer ist eigentlich eine Hexe? Oh, die Antwort ist ziemlich schwierig. Also man kann sagen, dass die meisten Hexen sich auf Wicca beziehen. Der Begriff Wicca bezeichnet dabei eine ganze Reihe neopaganer und esoterischer Bewegungen, die ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Ihren Ursprung jedoch in den vorchristlichen, keltischen, germanischen oder auch griechischen Kulten sehen. Man kann Gardner, Gerard Brousseau Gardner, als Gründervater aller modernen Wicca-Traditionen ansehen. In der hat so Mitte des letzten Jahrhunderts gelebt. Daneben gibt es aber auch noch sogenannte freifliegende Hexen oder sogenannte Solitärs, das heißt, die sich keinem Coven anschließen und selbst praktizieren und die sich aber auch als Hexe bezeichnen. Das klingt jetzt irgendwie sehr wissenschaftlich. Nun sind Sie Religionswissenschaftlerin. Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn sich eine Religionswissenschaftlerin mit Hexen befasst? Also Glaube trifft Aberglaube? Das würde jetzt, also da ich selber Religionswissenschaftlerin bin, habe ich nicht in der Hinsicht die Pflicht, wie jeder Theologe, nämlich eine Abgrenzung zum christlichen Glauben zu vollziehen, sondern ich kann im Grunde genommen erstmal das, was ich sehe oder das, was sich mir auch darbietet, ganz neutral, sag ich mal, analysieren. Sie sind sozusagen eine freifliegende Hexe in diesem Bereich. Eher eine freifliegende Wissenschaftlerin, würde ich das Ganze nennen. Frau Radde-Anfeiler, wie muss denn eine Hexe aussehen? Es gab ja oft immer so Äußerlichkeiten, besonders Rothaarigen wurde ja gern mal unterstellt, sie seien eine Hexe. Gibt's da irgendwelche Angaben? Nein, gar nicht. Also das ist dann eher so aus, wie man es doch aus den Märchen kennt oder wie es aus alten Geschichten überliefert wird. Aber heutzutage achtet keiner mehr darauf, dass man eine besondere Kleidung hat oder auch einen besonderen Haartyp. Es wird immer ein hexisches Accessoire erwähnt. Ich habe es auch in meiner Anmoderation erwähnt, der berühmte Besen. Wie kamen die Hexen eigentlich zum Besen? Auch die Geschichte oder der Ursprung ist sehr umstritten. Es hatte damals was zu tun, dass den Hexen noch in der mittelalterlichen Verfolgung nachgesagt wurde, dass sie viele Salben zum Beispiel produzieren, wie auch diese Salben, mit denen man fliegen kann, mit denen sie zu ihren Versammlungsorten geflogen sind. Da kann man auch der Besen mit ins Spiel. Der Besen selbst hat natürlich überhaupt nicht die Funktion des Fliegens. Er wurde, soweit man weiß, noch für bestimmte Rituale benutzt, nämlich um zum Beispiel vor einem großen Ritual, den ganzen Ort zu reinigen, quasi das Böse auszukehren. So ist der Besen überliefert worden und wurde dann aber später dann auch als Fluginstrument mehr oder weniger instrumentalisiert. Wenn man sich so lange wie Sie mit Hexen beschäftigt, hat man da auch einen Besen in der Ecke zu stehen? Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich selbst habe eigentlich sehr wenig damit zu tun. Wie gesagt, ich analysiere und untersuche das, bin aber selber auch keine Hexe. Das ist beruhigend. Die katholische Kirche hat ja vor ein paar hundert Jahren schnell eine Frau zur Hexe gemacht, die nicht ins gängige Raster passte. Heute kann ja bekanntlich jede Frau aussehen und sich geben, wie sie will. Wie aber muss eine Hexe sein, um von den Iren als solche erkannt zu werden? Das ist auch sehr, sehr schwierig, denn die Hexe oder der Wicca-Glauben hat keine feststehende Dogmatik, wie wir es aus den christlichen Großkirchen kennen, wo wirklich feststeht, was man glauben muss, um zu dieser Gruppe oder um zu diesem Glauben zu gehören. Es gibt allerdings so Eckpfeiler, an die eigentlich fast jede Hexe oder jeder Wicca-Tradition letztlich angehört. Das ist, wenn man organisiert ist, dass man einem sogenannten Coven, das heißt einem Hexenzirkel angehört, der zumeist aus 13 Hexen besteht, das heißt 12 Mitglieder und einem oder einer Hohepriesterin. Und dass Rituale eine sehr, sehr große Rolle spielen. Welche denn? Was treiben die da? Oh, ganz, ganz viele. Also einmal gibt es natürlich Alltagsrituale, die besonders im Internet dann auch zu finden sind. Es gibt aber auch, das ganze Jahr wird wie im Grunde genommen ein Jahreszyklus gesehen. Und anhand dessen werden auch einzelne Feiertage mit Ritualen feierlich begangen. Aber ansonsten gibt es Initiationsrituale, das heißt Rituale, anhand derer oder mit derer man in diesen Coven initiiert, quasi eingetragen wird. Sie haben schon erwähnt, dass diese Rituale auch im Internet eine Rolle spielen. Wie kann man dann Hexe sein und dann übers Internet agieren? Was wir gesehen haben in unserer Forschung war, dass eigentlich der gesamte Bereich der Esoterik und darunter dann auch die Hexen sich sehr früh schon mit dem Internet auseinandergesetzt haben, das Internet genutzt haben, um wirklich Ritualschriften, um Ritualdiskussionen über dieses Medium zu führen. Hängt natürlich auch damit zusammen oder wahrscheinlich damit zusammen, dass man sich heutzutage sehr, sehr selten oder auch nur sehr schwer als Hexe outet, weil es natürlich noch gewisse Vorurteile gegenüber dieser Religion oder gegenüber dieser Frömmigkeit gibt. Insofern war das Medium Internet für sie ein sehr großer Vorteil, wirklich Leute landesweit oder auch international zu suchen und sich mit ihnen auszutauschen und auch über Rituale zu diskutieren. Sie haben eben das Wort Religion benutzt, Frau Rade-Antweiler. Ist das mehr als ein esoterischer Hokuspokus? Und wie ernst nehmen Sie diese Hexenbewegung als Religionswissenschaftlerin? Als Religionswissenschaftlerin nehme ich sie sehr, sehr ernst. Man muss auch dazu sagen, dass Wicca gerade in den USA und in England als eigenständige Religion anerkannt ist. Was ja dort nichts anderes bedeutet, als dass sie von der Steuer befreit sind. Genau, aber was auch sehr interessant ist, zum Beispiel Wicca-Priester auch in der Militärseelsorge eine große Rolle spielen. Das heißt, man hat da nicht nur seinen katholischen... Hexen im Militär. Ja, auch Hexen im Militär. Man hat da seinen Hohepriester oder seinen Priester, der auch für eine gewisse Seelsorge zuständig ist. Mhm. Nun sind Sie, beschäftigen sich seit langem mit dem Thema, wie nennt man denn eine, wie Sie, sagen Sie jetzt nicht Religionswissenschaftlerin, die also sich mit Hexen befasst? Hexologin? Da gibt es noch gar nicht, weil es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die sich mit auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit Hexen auseinandersetzen oder diese analysieren. Es sind einmal sehr viele Geschichtler, die natürlich die mittelalterliche Geschichte aufbereiten und neu versuchen zu verstehen und natürlich sogenannte Religionswissenschaftler wie ich. Hexenforscherin ist es ja nicht nur, da ich in meinen Forschungen mich ja auch primär dann auch mit dem Internet auseinandersetze und wie sich Religiosität oder Frömmigkeit im Internet präsentiert und auch formiert. Sie haben vorhin gesagt, dass es gar nicht so leicht ist, heutzutage sich als Hexe zu outen. Wie leicht ist es dann als Religionswissenschaftlerin zu sagen, ich befasse mich mit Hexen? Was sagen Ihre Kollegen? Tippen die sich da manchmal an die Stirn? Ja, auch in der deutschen Forschungslandschaft ist das ein Forschungsgegenstand, vor allen Dingen gepaart dann mit dem Medium Internet, der doch sehr exotisch den meisten erscheint und auch nicht so für voll genommen wird. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass in den Geschichtswissenschaften die Hexenverfolgung ein sehr großes Thema sind. Mhm. Was kommt nach den Hexen, wenn Sie damit fertig sind? Momentan arbeiten wir gerade parallel dazu an einem Second Life Projekt. Wahrscheinlich wird das den meisten bekannt sein, dass diese virtuelle Welt, die aus den USA gekommen ist, sich jetzt auch hier in Deutschland oder überhaupt in Europa ausbreitet und wie dort Rituale performt oder überhaupt vollzogen werden, wo auch wieder viele Hexen zu finden sind, aber auch ganz normale christliche Kirchen. So schließt sich der Kreis. Online statt auf dem Wesen, wie das Internet magische Rituale von Hexen verändert. Darüber sprach ich mit der Religionswissenschaftlerin Kerstin Rade-Antweiler. Ich danke Ihnen. Bitte.